Was wichtig ist, dass wir aus diesem Hadith lernen, warum a.s. die Ansar ihr Lob, ist, sie haben zu der Zeit genau das gemacht, was die Muslime gebraucht haben. Sie waren an einem Ort, sie hatten Land, sie hatten Schutz und diesen Schutz haben sie den anderen Muslimen gegeben. Was haben die Muhajirin gemacht? Sie konnten ihren Religion nicht mehr leben. Sie konnten ihren Iman nicht mehr beschützen, also haben sie genau das gemacht, was sie machen mussten. Und jetzt müssen wir aus diesem Hadith verstehen, Brüder, wir müssen zu dieser Zeit das machen, was die Muslime am meisten brauchen. Jeder muss in seine eigene Umgebung gucken. Wenn die eigene Familie den Tawhid noch nicht mal verstanden richtig hat, dann muss da der Schwerpunkt eines Muslims sein. Wenn die eigene Familie das verstanden hat, dann guckt man, dass man die Leute um sich herum und so weiter einlädt. Und dann muss der Muslim verpflichtend für sich das lernen, was er braucht, um seine Religion zu leben. Man kann ja nur das leben, was man weiß. Also muss er sich hinsetzen, muss er seine Religion lernen. Und je nach Ort, wo man lebt und je nachdem, mit welchem Muslim man zusammen ist, beziehungsweise auch je nach Lage der Muslime auf der Welt, sprich zum Beispiel, das haben wir gerade gesagt, wenn die Muslime arm sind, dann muss der Muslim, wer kann, wer natürlich kann, hier helfen. Also Brüder, der Muslim, sozusagen, man kann das so kurz zusammenfassen, ist ein Feuerwehrmann. Überall, wo es brennt und überall, wo er die Möglichkeit hat, diesen Brand zu löschen, muss der Muslim diesen Brand löschen. Sehr wichtig. Aber was ist hier auch sehr wichtig, Brüder, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn es bei uns zu Hause brennt, haben wir erstmal draußen nichts zu tun. Dann müssen wir erstmal zu Hause in unseren eigenen vier Wänden dafür sorgen, dass da kein Feuer mehr ist. Sprich, wenn bei uns zu Hause Islam nicht gelebt wird, brauchen wir anderen Leuten vom Islam nichts zu erzählen. Das ist Nifaq, das ist Heuchlerei. Sowas brauchen wir nicht. Nochmal, wie gesagt, wo am meisten Bedarf ist, sei es mit Ilm, sei es mit Geld, sei es mit Reden, sei es mit Da'wa, was auch immer, wo am meisten gebraucht wird, muss der Muslim genau das erfüllen. Und die Ansar in diesem Hadith sind der beste Beweis dafür. Sie hatten die Möglichkeiten, die Muslime aus Mekka aufzunehmen und sie haben es ohne Ausnahme gemacht. Und sie haben sie geliebt. Sie haben sie für Allah geliebt und das sagt Allah Azza wa Jalla auch in seinem Buch.